Die üblichen Verdächtigen im Lacoste Nicassé. Es ist Freitag, ich chill immer noch mit Hasso im Café. Hier gibt's keinen, der auf dich wartet. Wir sind Jungs, die keine Aussicht haben, spucken auf dem Blaulichtwagen. Puh, Rapper battlen bei den Fans, kauf die CD. Doch ich kauf mir deine Mutter auf, kaufmich.de. Ja, Rap ist jetzt auch Geschäft, aber nicht mein Hauptgeschäft. Hinterhof im Hinterkopf, immer noch im Raubgeschäft. Ich will meine Rache, mich kann nur der Tod hindern. Du bist auf nem Cover, wir sind auf Phantombildern. Unser Lifestyle, illegal im Not. Hinterkiefer, Silberzahn, Senegal-Trikot. Herkunft, Slemani, Tatort, Europa. Wir haben rote Augen vom Marlboro Dukal. Kennzeichen Niederland, Denkweise wie Jalal. Emmerts Grund City, Ganoven mit Isharat. Almas Musik, Verbrecher auf dem Beat. Lächeln wie ein Dieb, Messer in den Jeans. Wir sind aus dem Ghetto, fick deine Grammy-Welt. Unsere Lederjacken riechen nach Gefängniszellen. Almas Musik, Verbrecher auf dem Beat. Lächeln wie ein Dieb, Messer in den Jeans. Wir sind aus dem Ghetto, fick deine Grammy-Welt. Unsere Lederjacken riechen nach Gefängniszellen. K, U, R, D, O, Theta Flow. Hände hoch, Police mit Sarabin und Megafon. Krimineller Antrieb, Ausbildung als Bandit. 10 Minuten Job, Tresoren, Mohandis. Ein Auge fürs Geschäft, ein Auge für Familie. Zwischen Gauner und die bekomme Braun aus der Kabine. Tabak von Al-Fakhr, Chai aus der Samauer. Manche bleiben für immer in Einzelhaft gauert. Treffe mich mit Einschleuser, Winterjacke, ein Räuber. Trage in der Jeans, Hintertasche eine Steinschleuder. Tradition mit Kanister am Wasserbrunnen. Und bei Krieg kommt Schaum aus Hassans Mund. Tattoos auf dem Unterarm im Brennpunkt. Zu bekannt in meine Welt sind wir Helden, aka Superman. In meiner Heimat sagt man, dass dich nur die Kalasch liebt. Deswegen werden wir durch Blaulicht Asabi. Almas Musik, Verbrecher auf dem Beat. Lächeln wie ein Dieb, Messer in den Jeans. Wir sind aus dem Ghetto, fick deine Grammy-Welt. Unsere Lederjacken riechen nach Gefängniszellen. Almas Musik, Verbrecher auf dem Beat. Lächeln wie ein Dieb, Messer in den Jeans. Wir sind aus dem Ghetto, fick deine Grammy-Welt. Unsere Lederjacken riechen nach Gefängniszellen.